Ja, komm. Um eine neue demokratische Ordnung in Deutschland ist in erster Linie eine Frage der Einheitsfront der beiden Arbeiterparteien und die Frage der Einheitsfront aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte und Organisationen. Ich denke, gegenwärtig gibt es drei Hauptaufgaben. Die erste ist die Lösung der Wirtschaftsaufgaben, die Durchführung des Wiederaufbaus, damit möglichst schnell die Bevölkerung besser versorgt wird, damit das wirtschaftliche Leben schneller in Gang kommt, damit auf diese Weise in möglichst kurzer Frist die Folgen der hitlerischen Katastrophenpolitik überwunden werden. Zweitens, die Festigung des demokratischen Aufbaus. Drittens, der Kampf gegen die faschistische Ideologie und gegen andere reaktionäre Ideologien, die gegen das Interesse der Arbeiterklasse, die gegen eine fortschrittliche Entwicklung in Deutschland gerichtet sind.